Pass auf. Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter der Familie Humz. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Signalton. Piep. Hallo, Sie verarschen, Mann! Penner! Moin, Digga! Ich hab ihn ausgemacht, ich konnte dich noch schnell rannehmen. Ja, genau. Ohne Scheiß. Bist du verarscht? Nein, ich verarsch dich, ich verarsch niemanden, Digga. Ja, genau. Aber danke, dass du mir geholfen hast, den auszumachen, ja? Ja, genau. Okay? Ich bin voll Idiot. Wer? Du. Du. Du. Du. Ja, du. Ja, geh auf meine Homepage, okay? Aber danke, dass du dich... Ich bin nicht down. Ja. Ja. Aber danke, dass du das gemacht hast nochmal, ne? Dass du mir geholfen hast beim Anrufbeantworter, ne? Du bist ja voll der Dumme gegen Baum gerannt. Ja. So, hau rein denn, ne? Sag, ja. Peter, bis Donnerstag, ne? Ja, kannst ja nochmal anrufen, ne? Spackkopf, ja? Was? Hau rein, du Kackstelze. Ja. Tschüss! Ja, du bist ein Pissfrosch, du Ficker. Ja, ich komm da gleich hin, du Affe.